Kapitel 6. Wo ist Christina? Die Formel kann nicht bei Bart sein. Wir haben überall gesucht, sagt der Freund von Schmidt. Er hat einen starken ausländischen Akzent, vielleicht einen französischen Akzent. Überall? Fragt Herr Schmidt. Ja, überall. In jeder Ecke, in jeder Schublade und sogar im Keller, antwortet der Ausländer. Sie ist aber wirklich bei mir zu Hause. Sie steht in einem Heft geschrieben, sagt Herr Bart. Und wo soll dieses Heft sein? Fragt Herr Schmidt. In der Küche, auf dem Tisch, sagt Bart. Ich habe dort aber kein Heft gesehen, sagt der Ausländer. Das Heft muss aber da sein, ruft Herr Bart. Verlieren wir keine Zeit. Gehen wir sofort zu Herrn Bart und holen wir das Heft, sagt Schmidt. Sie laufen zur Tür. Ich weiß, ich muss etwas sagen. Ich weiß, Sie können das Heft bei Herrn Bart nicht finden. Und dann werden Sie sicher richtig wütend. Eigentlich ist das Heft nicht mehr im Haus, sage ich. Drei Paar Augen starren mich an. Und wo ist es? Fragt Herr Schmidt. Es ist bei mir zu Hause. Heute Morgen sind wir, meine Freundin Christina und ich, zu Herrn Bart gegangen und haben das Heft gefunden. Ja, das stimmt, sagt der Ausländer. Ich war auch da. Ich bin zum Haus zurückgegangen. Ich habe gehofft, noch etwas zu finden. Aber dann habe ich den Jungen und das Mädchen gesehen und mich versteckt. Sie haben von chemischen Formen gesprochen. Ich habe gedacht, dass... Moment, jetzt erinnere ich mich. Das Mädchen hatte ein Heft in der Hand. Also ist das Heft bei dir zu Hause? Fragt mich Herr Schmidt. Verdammt nochmal! Ruft der Ausländer. Ach was, das ist kein Problem. Jetzt rufe ich Clara an. Sie soll sofort kommen, sagt Herr Schmidt. Clara? Warum Clara? Fragt der Ausländer. Ich habe einen Plan. Bring jetzt den Jungen raus, antwortet Herr Schmidt. Sie bringen mich aus dem Zimmer. Ich kann Herrn Bart nicht einmal Tschüss sagen. Sie bringen mich in ein großes Zimmer. Hier gibt es nur einen Tisch, vier Stühle und einen Schrank in einer Ecke. Was wird jetzt mit mir passieren? Wer ist diese Clara? Was hat Herr Schmidt vor? Ich muss nicht lange auf eine Antwort warten. Nach 10 Minuten kommt eine Frau. Sie ist klein, schlank und trägt elegante Kleidung. Sie küsst Herrn Schmidt und fragt ihn: Warum hast du mich angerufen? Ist etwas passiert? Du musst etwas für uns tun, antwortet Herr Schmidt. Nichts Gefährliches, aber wir brauchen eine Frau dafür. Was soll ich tun? Geh mit diesem Jungen zu ihm nach Hause. Sag seiner Mutter, du bist eine Freundin von Herrn Bart. Der Junge soll ein Heft holen. Dann bringst du ihn wieder hierher. Lass ihn nicht allein. Und du? Sagt Herr Schmidt zu mir. Pass gut auf. Ein falsches Wort und dein Freund Bart ist tot. Ich habe große Angst. Hast du mich gehört, Junge? Hast du verstanden? Fragt Herr Schmidt. Ja. Ja, ich habe verstanden, antworte ich. Ich muss erschrocken aussehen, weil Herr Schmidt sagt: Keine Sorge, Junge. Du nimmst das Heft und bringst es uns. Dann lassen wir dich gehen. Und Herr Bart? Frage ich. Herr Bart kommt mit uns. Er muss uns mit seiner Creme helfen. Aber dann lassen wir auch ihn gehen. Wir sind keine Mörder, was denkst du denn? Wir sind bloß Geschäftsmänner. Der Ausländer lacht. Aber ich finde, es gibt nichts zu lachen. Die Frau bringt mich raus ins Auto. Sie sagt die ganze Fahrt lang nichts. Sie sieht ernst und konzentriert aus. Sie sieht wie eine völlig normale Frau aus, nicht wie eine Kriminelle. Aber auch Herr Schmidt und der Ausländer sehen nicht kriminell aus. Und sie sind es auch nicht, oder besser, sie waren es nicht. Ihre Gier hat sie kriminell gemacht. Das passiert vielen Leuten. Die Frau parkt das Auto direkt vor meinem Haus. Du hast verstanden, nicht wahr? Sagt sie. Kein Wort. Oder ich rufe meinen Freund an. Und Herr Bart ist tot. Ja, ja, ich habe verstanden, antworte ich. Wir gehen ins Haus und sofort kommt uns meine Mutter entgegen. Wo bist du gewesen? Fragt sie. Dann sieht sie die Frau. Guten Tag, sagt die Frau. Guten Tag, sagt meine Mutter. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin Claudia Vogt. Und arbeite mit Herrn Barth. Heinrich hat ein Heft von Herrn Barth hier zu Hause. Wir müssen es holen. Es ist sehr wichtig. Ich verstehe, antwortet meine Mutter. Holen wir das Heft, Heinrich? Sagt die Frau mit einer sanften Stimme. In Ordnung, antworte ich. Gehen wir in mein Zimmer. Das Heft liegt auf dem Schreibtisch. Ich nehme es und schaue mich um. Wo ist Christina bloß, frage ich mich. Sie kann nicht weit weg sein. Ich hoffe es jedenfalls.